Gestern Abend hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg gegenüber US-amerikanischen Medien sein Schweigen zum Fall Cambridge Analytica gebrochen. Das war ein massiver Vertrauensbruch und es tut uns sehr leid, dass das passiert ist. Wir sind dafür verantwortlich, die Daten der Menschen zu schützen und wenn uns das nicht gelingt, haben wir es nicht verdient, ihnen zu dienen. Spätestens seit heute beschäftigt der Social-Media-Konzern auch die deutsche Bundespolitik. Für die Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katharina Barley ist das ein handfester Skandal, sagte sie in Berlin. Ich verlange umfassende Aufklärung von Facebook über diese Vorgänge und habe deswegen die Spitzen von Facebook Europe in das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingeladen. Ich verlange Aufklärungen darüber, wie es zu diesem Vorgang kommen konnte, ob deutsche Nutzerinnen und Nutzer, deutsche Accounts davon betroffen sind und was Facebook gedenkt zu tun, um die Wiederholung solcher Fälle zu verhindern. Das Treffen mit Facebook ist laut der SPD-Ministerin für Montag angesetzt. Dann will sich Barley unter anderem mit Vertretern der Europäischen Konzernzentrale in Berlin treffen. Das sei ein guter Schritt, sagt die verbraucherpolitische Sprecherin der linken Fraktion Amira Mohamed Ali, fügt aber hinzu: Facebook zu treffen reicht natürlich nicht, sondern sie muss ja die entsprechenden Forderungen auch mitbringen und mit dem entsprechenden Nachdruck vortragen. Das heißt, der Verbraucher, es ist sehr schwierig für ihn, sich dagegen zu schützen. Das heißt, da muss die Regierung handeln und Facebook unter Druck setzen, damit sich da drastisch was ändert, weil das ist eine Katastrophe für den Verbraucherschutz. Barley will solche Vorfälle, die mutmaßliche Weitergabe von Millionen von Nutzerdaten, vermeiden und betont, dass die Rechtslage in der EU schon heute nutzerfreundlicher sei als in den USA. Mit der Datenschutzgrundverordnung, die im Mai in Kraft treten wird, würden zum Beispiel die Nutzerrechte weiter gestärkt, so die Ministerin für Verbraucherschutz. Insbesondere wird an einem Punkt eine Verbesserung vorgenommen, die besonders wichtig ist, wenn es um das Gleichgewicht zwischen konsumierenden und großen Unternehmen geht, nämlich bei den Sanktionen. Wir wissen, dass Unternehmen sich besonders dann an die Regeln halten, wenn die Sanktionen besonders empfindlich sind. Und die Datenschutzgrundverordnung sieht nun vor, Bußgelder in Höhe von bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes, das sind bei Facebook beträchtliche Summen. Gespräche, mögliche Sanktionen und noch mehr Gespräche. Nicht nur die Bundesjustizministerin trifft sich mit Facebook, auch der Digitalausschuss des Bundestages will sich bereits morgen früh mit Vertretern des Konzerns zusammensetzen zu einer Sondersitzung. Auch der Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU schaltet sich ein und hat ein neues Datenrecht angekündigt. Zitat: Wir müssen schnell gesellschaftlich ausgleichende Regelungen für die Nutzung von Daten für die Wissenschaft sowie staatliche und private Dienstleistungen finden, sagte er dem Handelsblatt.